Kundgabe 588. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.09.1938. Direkte Verbindung. Odem Gottes. Himmlischer Friede. Glück. Siehe, des Geistes Kraft erfüllt dein Herz. Nimmer darfst du Sorge tragen um das, was deiner Seele Förderung dienlich ist. Denn es empfängt der Mensch die Speise des Himmels gleich fort, solange er sie begehrt. An dem Verlangen danach kannst du erkennen, wie dich die geistigen Kräfte schützend durch das Leben begleiten, wie sie immer nur darauf bedacht sind, deine Seele voll und ganz in ihre Sphäre zu lenken, und ist dies einmal erreicht, dann verlangst du nimmer zur Erde zurück. Es wird wie ein Traum alles Irdische an dir vorübergleiten, und wachen Geistes vernimmst du nur immer die Stimme des Herrn. Was dir geboten wird, ist umso wertvoller, als keines Menschen Einfluss sich auf diese Arbeit erstreckt, sondern aus direkter Verbindung mit der geistigen Welt entsteht. Und so dürfen dich keine Gegenäußerungen der Mitmenschen beirren oder unschlüssig machen. Siehe, wann erlebt der Mensch eine so offensichtliche Gnade des Herrn, ohne in Verbindung zu treten zu jener Welt? Es werden sich jene Menschen nur ausschließlich mit irdischen Fragen beschäftigen und können daher auch niemals Einblick nehmen in ein sie nicht interessierendes Gebiet, weil sie alle ihre Sinne verschließen. Der Mensch, der sich selbst öffnet der Kraft, die in ihn einströmen will, wird aufnehmen, und der Odem Gottes wird ein so williges Kind berühren. Dieser Odem ist Kraft, ist Gnade und ist göttlicher Geist. Erklärt ihr euch bereit, empfangen zu wollen, so wird euch gegeben werden unbegrenzt. Und ein Friede wird sich eurer bemächtigen, den nur der Heiland selbst euch vermitteln kann. Und wo euch der himmlische Friede winkt, werdet ihr schwerlich wieder zum irdischen Leben zurückverlangen und nur den Moment herbeisehnen, der die Seele ihrer äußeren Hülle beraubt. Habet nun Acht, dass ihr im Frieden bleibt, dass ihr die Verbindung zum göttlichen Heiland nicht lockert, dass ihr nur immer danach strebt, immer näher zu ihm zu kommen, und der Herr wird euch zur Seite stehen fort und fort. Wer ihn liebt, der wird mit voller Kraft wiedergeliebt werden. Und was es heißt, die Liebe des himmlischen Vaters zu besitzen, das ist euch Menschen auf Erden nicht verständlich zu machen. Darum hat der Herr euch für das Erdendasein schon das Gefühl in das Herz gelegt, das in euch die Wonne des Glückes auslöst, so ihr auf Erden liebet und wiedergeliebt werdet, ertragt ihr schon der Erde Last viel leichter. Um wie vieles leichter tragbar, muss dann diese Last euch erscheinen, wenn die göttliche Liebe euch geschenkt wird. Und diese Liebe äußert sich doch so fühlbar, wenn ihr froh durch das Leben geht und nur immer nach oben verlangt. Es ist dies nur ein Vorgeschmack der großen Seligkeit, die euch in der Ewigkeit erwartet. Euer Sehnen nach dem Heiland wird unbeschreiblich sein, und die Erfüllung dieser Sehnsucht unsagbar beglückend. Wer in sich schon den Begriff Glück zu klären versucht, muss sich die Antwort geben, dass dieser Begriff nur überirdisch oder übersinnlich zu erklären ist. Dass sich kein Mensch diesen befriedigenden Zustand selbst schaffen kann nach Belieben, sondern dieser Glückszustand immer die Erfüllung eines Sehnens voraussetzt. Und so bringen die jenseitigen Geisteskräfte dem Erdenkind unausgesetzt solche Belehrungen entgegen, durch die in ihm der Wunsch geweckt wird, der göttlichen Liebe teilhaftig zu werden. Die Liebe zum Heiland wird immer mächtiger und erfasst bald mit aller Gewalt das Erdenkind. Je inniger dieses dem Herrn entgegenstrebt, desto liebevoller wird es aufgenommen und die Ausstrahlung der göttlichen Liebe beglückt und schafft so seligen Frieden, dass im ganzen Weltall nichts Wonnigeres zu finden ist, als immer nur der Liebe des Herrn gewürdigt zu werden. So lasse unsere Lehren in dich eindringen und horche auf. In der Zeit der Reife werdet ihr alle euch betätigen müssen, um die Ernte einzubringen, und so wird von euch unentwegt Arbeit gefordert werden, die ihr als Arbeiter im Weinberg des Herrn wirken wollt und dem Herrn bereitwillig eure Dienste angeboten habt. So hat ein jeder seine Mission vom Herrn übernommen, und der Herr wird euch leiten nach seinem Willen. Ihr werdet als gehorsame Diener ausführen, was er von euch fordert. In diesen Zeiten wird erhöhte Einsatzbereitschaft gefordert, denn nur die Liebe zueinander kann Rettung bringen. Ein jedes Liebeswerk segnet der Herr und ist darauf bedacht, die Seelen zu sich hinanzuziehen. Aber dennoch werdet ihr ringen müssen, euch üben in Geduld und Liebe. Denn nur durch gutes Beispiel wird euch Erfolg beschieden sein. Es wird an euch der Ruf ergehen, für den Namen des Herrn einzutreten. Unterbrechung.